das mit einem Stück von Berthold Hummel beginnt. Sein Divertimento für vier Geigen, Opus 36a, spielen Christa Dengler, Judith Heller, Magda Müller und Bertha Walter. Die Geigerinnen Christa Dengler, Judith Heller, Magda Müller und Bertha Walter mit Kammermusik von Berthold Hummel im Concerto Bavarese. Das war sein Divertimento für vier Violinen, Opus 36a. Unser nächster fränkischer Komponist ist Wolfram Graf. Er lebt in Hof und hat in Bayreuth jahrelang die Konzertreihe Zeit für neue Musik geleitet. Seine Suite Symphonique spielen der Flötist Martin Seel und die Pianistin Chie Honda. Thank you. Wolfram Grafs symphonische Suite für Flöte und Klavier. Eine Aufnahme mit dem Flötisten Martin Seel und der Pianistin Chiye Honda im Concerto Bavarese, wo uns als nächstes einer der bedeutendsten Komponisten neuer Musik begegnet. Werner Haider aus Mittelfranken, von dem wir ein Orchesterstück ausgesucht haben. Unter der Leitung von Peter Oetwösch hören wir das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit Werner Haiders Architektur für großes Orchester. Thank you.

Thank you. Architektur für großes Orchester, ein Werk des Erlanger Komponisten Werner Haider, gespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Die Leitung hatte Peter Oetwisch. Weiter durchs Concerto über Varese geht es mit Musik von Wilfried Jentsch, Jahrgang 1941. Ab den 80ern hat er in Nürnberg am Meistersänger-Konservatorium unterrichtet und dort das Computermusikstudio gegründet. Das folgende Stück hat Wilfried Jentsch für Harfe komponiert. Harp Music. Hier in einer Aufnahme mit Chantal Mathieu. Thank you. Harp Music, ein Stück für Harfe und Zuspiel, das der Komponist Wilfried Jentsch geschrieben hat. Im Concerto bei Varese hat es die Harfenistin Chantal Mathieu gespielt. Sie hören Bayern 2 jetzt mit einem Liederzyklus von Ernst Ueckermann, den er in japanischer Sprache verfasst hat. Der Zyklus basiert auf japanischen Tanka-Gedichten aus dem 7. bis 9. Jahrhundert. Es singt die Sopranistin Elisabeth Grimm, die von Ernst Ueckermann am Klavier begleitet wird. Thank you.

Kotono neni, mine no matsukaze, kayo ulashe. Izure no voyori, shilabe somoken. Die Sopranistin Elisabeth Grimm und der Pianist Ernst Ueckermann, von dem dieser japanische Liederzyklus stammt, den wir gerade im Concerto Bavarese gehört haben. Mit einem Trio geht unsere Sendung heute zu Ende. Von Herbert Hechtl haben wir Kammermusik für Altblockflöte, Cello und Cembalo ausgesucht. Shambhala heißt das Stück. Eine Aufnahme mit Dorit Peschel an der Altblockflöte, Elaine Godifroy am Cello und Helmut Bieler am Cembalo. Thank you. Shambhala, ein Trio von Herbert Hechtl, gespielt von der Flötistin Dorit Peschel, der Cellistin Elaine Godifroy und dem Cembalisten Helmut Bieler.